bin nett und so sensibel, total froh und kompatibel. Mein extremes Kreuz ist das geilste in Köln-Deutz. Ich bin so wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. Weil ich so klasse bin, ist mehr als Sex da auch nicht drin. Meine wildesten Hormone zielen auf Bikini-Zone. Die bösen Alimente zählen nicht zum Ambiente. Ich bin so wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. Immer Mann der Stunde, ohne mich gehen Frauen zugrunde. Mein volles Haar, das war teuer und ist noch da. Am Hals ne dicke Kette, etwas fett, doch ist ne nette. Ich bin so wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. An mich kommt keiner ran, weil ich ja alles kann. Mein sportiver Wagen schlägt den Neidern auf den Magen. Karre ist geleast, was die Sache nicht vermisst. Ich bin so wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. Im Hirn gesunde Leere, das beflügelt die Karriere. Die Villa mit dem Pool, die trägt zwar auf, doch sie ist cool. Da gibt es nen Kredit, mach nun den zähl ich mal nicht mit. Ich bin so wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. Geht's um harte Sachen, ja, da kann ich doch nur lachen. Mein cooler Hipper-Style betont auch jedes Körperteil. Die durchtrainierten Sehnen wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich bin halt wunderschön, ja, das kann man doch auch sehen. Bin ein Geschenk an diese Welt, das einzige, das zählt.